Mío, ¿no? Ese es mío. ¿Ese es tuyo? No, el Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wir haben heute das Thema Medien und Menschenrechte in Mexiko. Wir haben zwei Referenten aus Mexiko. Pedro Martínez aus Oaxaca und Leobardo Alvarado aus Mexiko. Wir haben einen weiteren Mexikaner, wir haben mehrere Mexikaner, die hier zu Gast sind. Komm, hast du noch einen Namen? Jorge Aha, auch aus Ciudad Juárez. In Holland schreibt er an seiner Arbeit, an seiner Abschlussarbeit. Wir haben benutzt eben, ich habe beim letzten Mal schon erzählt, ich glaube, einige von euch waren da, dass wir in Berlin eine große Konferenz hatten, die veranstaltet und organisiert war von der Deutschen Menschenrechtskoordination Mexiko. Ich selber bin mit der kleinen lokalen Mexiko-Initiative hier in Berlin. Y que la iniciativa de Colombia por mi parte de la Wir haben, wir sind Mitgründungsmitglied der Koordination. Die Koordination ist ein breites Bündnis von verschiedenen Hilfsorganisationen, großen Hilfswerken wie zum Beispiel Groß für die Welt oder Miserio, kleinen NGOs wie zum Beispiel Carrea, die Menschenrechtsbeobachtung machen, oder Peace Brigades, die die Begleitung machen von bedrohten Menschenrechtlern, und eben kleinen unabhängigen Initiativen. Wir haben uns gemeinsam in der Koordination zusammengeschlossen, um über die Projekte, die jede Organisation in Mexiko für sich hat und durchführt, hinaus für die Menschenrechtsarbeit und die Lobbyarbeit und Öffentlichkeitsarbeit hier in Deutschland abzustimmen, zu koordinieren und gemeinsame Schwerpunkte zu setzen. Die Koordination hat diese Konferenzen dahin organisiert, deswegen hatten wir die Gelegenheit, Leobardo einzuladen. Und Pedro Matthias ist hier in Deutschland, weil er in Oaxaca in seiner Arbeit als Journalist bedroht worden ist. In Philpott, ich werde euch gleich noch erzählen. Und deswegen hier für ein Jahr im Rahmen eines Stipendiums in Deutschland ist und gerade eine Fortbildung bei der Deutschen Welle macht in Bonn. Deswegen wollten wir das nutzen, dass er hier ist. Die ganzen Veranstaltungen hier möchten wir gerne so verstanden wissen, dass wir einmal nutzen, dass mexikanische Gäste hier sind, uns was erzählen können aus erster Hand. Aber wir möchten auch gerne Leute motivieren, sich zu engagieren. Also entweder es gibt sehr viele Möglichkeiten hier vor Ort, jeder, der Lust hat, was zu machen, sich in irgendwas einzuklinken, sei es in der Javasta-Gruppe, die hier in Köln arbeitet, im Javasta-Kontext des Chiapas, oder bei uns in der Mexiko-Initiative, wo wir versuchen wollen, nicht nur Chiapas, sondern auch in Zukunft stärker Sierpuades, Sierra und Oaxaca im Blick zu haben. Hier im Allerweltshaus gibt es eine Radiogruppe, in der ich auch mitmache. Wir wollen jetzt gemeinsam mit der Mexiko-Initiative eine kleine Schwerpunkt-Sendereihe zu Mexiko produzieren im zweiten Halbjahr. Da gibt es auch Praktikumsplätze. Also, wenn ich dafür interessieren könnte, kann ich hier in der Sozialen. Ich habe viel erzählt, aber das war mal wichtig vorher. Dann möchte ich euch danach darauf hinweisen, das liegt auf euren Plätzen. Das ist eine Aufforderung von Amnesty International zum Schutz der Menschenrechte in Mexiko, der Menschenrechtsverteidiger. Wir würden euch bitten, weil die Erfahrung ist, das nimmt man mit nach Hause und lässt es liegen. Wenn es irgendwie packt, unterschreibt es heute und gibt es bei Dagmar da ab. Dann werden wir das gebündelt abschicken. Am besten machen wir weiter zum Foto, oder wie ist das? Nee, einfach da auf den Tisch legen. Und okay, also verschreiben Leute hier von vorne auf den Tisch legen oder da kann jemand drücken. Hier gibt es auch noch so Karten, die sind da auch im Infotisch stattfindet, mal Informationen über die Konferenz in Berlin. Da gibt es einen sehr schönen Blog, mexicoprovades.de, wo wir auch versuchen, die Beiträge, die Ponencias von den Vorträgen, die dort gehalten wurden, einzustellen. Gut. Dann gebe ich jetzt das Wort erstmal an Pedro. Gracias por venir. Gracias. No. Und Carlos ist freundlicherweise dabei, uns ein bisschen zu helfen bei der Übersetzung. Wie ist es mit Spanisch? Verstehen nicht alle Spanisch, nehme ich mal an. Das heißt, wir werden übersetzen. Wir sind keine Profi-Dolmetscher hier, also habt ein bisschen Geduld. Und würde bitten hinterher, wir wollen kurze Beiträge hören, erst von Pedro und dann von Leobardo. Und dass danach vielleicht wieder eine Fragerunde kommen und ihr euch, wenn ihr Spanisch sprecht, auch gleich Spanisch und so. Gut. Ja. Buenas noches a todos. Okay, ich darf tocar el teléfono. Na, gut, das war dann vorbei. Buenas noches a todos. Gracias por acudir a este encuentro. La satisfacción que me da es por la atención o el interés que hay por lo que pasa en mi país y eso es pues muy halagador. Schönen Abend. Ich bin sehr dankbar dafür, dass so viele gekommen sind. Und auch für das Interesse, nicht, dass es dafür gibt, was in seinem Land gerade passiert. Bueno, como ya dijo Brigitte, estoy aquí en Alemania por un año. Bueno, ya faltan 4 meses. Ya estamos en la cuenta regresiva para regresar a mi país. Estoy aquí por una situación de violencia que viví en el estado en el que yo trabajo. Ja, ist jetzt hier in Deutschland, weil er eine sehr unangenehme oder will, also violente Erlebnis gehabt hat in seinem Staat, wo er arbeitete, gestern. Oaxaca. In Oaxaca. Y pues bueno, ese hecho. Lo que quiero dar a entender es de que yo no quiero ser el protagonista ni el móvil de la noticia, sino el instrumento para que se conozca la problemática del periodismo en México. Er möchte jetzt nicht hier die erste Figur darstellen, sondern er möchte erreichen, dass durch ihn die Problematik des Journalismus in Mexiko einmal dargestellt werden kann hier in Deutschland. Porque bueno, tuve la fortuna de que me dejaron vivo y 61 compañeros en la última década no han tenido la misma suerte. Er hatte das Glück, dass er überlebt hat, dass man ihn leben gelassen hat und etwa 61 seiner Berufsgenossen, die haben das in den letzten 10 Jahren nicht überlebt. La vez pasada hacía la diferencia de que hay dos tipos de violencia en México. La violencia política, por un lado, que se da en el sur de México. La violencia del crimen organizado que está del centro al norte del país. No digo que no todo el país haya ese tipo de violencias, pero se focaliza más una en la del crimen organizado en el norte y la violencia política en el sur. Es sieht im Moment so aus in Mexiko, dass es im Südmexiko besteht eher eine Art, ¿cómo era eso? La violencia política. Política en el sur. Dass es im Süden eher eine politische Gewaltausübung besteht, während im Norden, also das heißt auf die USA hin, da hat der Drogenhandel, der übt da die Gewalt aus. Digo que hay violencia política porque todavía hay cacicazgos de grupos políticos que gobiernan diferentes estados y ahí no ha habido ni un cambio, o sea, no hay ni una mínima de transición. Sigue gobernando un partido hegemónico por 80 años. Es una zona. Also im Süden ist es meistens so, dass es in den einzelnen Staaten, Mexiko ist ja eine Föderation, dass es da so 8 Kazikenstrukturen gibt, in denen die großen Herren der jeweiligen Gegend die Macht ausüben. Und das ist schon so seit etwa 80 Jahren. Entonces ahí en el estado donde yo vengo, el Partido Revolucionario Institucional ha venido gobernando durante 80 años. Y hay un hartazgo ya por los excesos del gobierno, las represiones, los asesinatos políticos y la pobreza que hay en el estado. Also in Oaxaca, wo er herkommt, da, da herrscht die PRI, also das ist die Partido Institucional Revolucionario, das heißt die Partei der institutionelle Revolution seit 80 Jahren und da ist also es jetzt mittlerweile ist es nicht mehr erträglich, nicht die Gewaltausübung der und die Gegengewaltausübung durch die jeweiligen Behörden und die Armut, die herrscht und die ganze Situation ist schon nicht mehr erträglich. Entonces hay toda esa problemática que hay ahí se acentuó en el año 2006. y de ahí detonó en un movimiento social muy fuerte que a la postre el gobierno estatal apoyado por el gobierno federal se aliaron y reprimieron ese movimiento popular. Im Jahr 2006 kam es dann zu einer sehr starken Volksbewegung in dem Staat und die Regionalregierung, das heißt die Regionalstaatsregierung und die Regierung in Mexiko-Stadt, die Föderalregierung, die haben sich dabei zusammengetan, um diese Bewegung, diese sehr starke Bewegung, dann zu unterdrücken. Ante toda esa protesta que se desató en el Estado, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, lo único que se atrevió a decir es que solamente Dios es el que quita y pone a los gobernantes. De ese nivel es nuestro gobernante. Also der Gouverneur des Staates, dessen Name mir jetzt nicht einfällt mehr, der hat sich dazu hinreißen lassen, dass die Regierenden in seinem Staat, die werden nur und allein von Gott eingesetzt und wieder weggenommen. Das ist also in gewisser Weise das Diskussionsniveau, das politische Diskussionsniveau. Entonces, allí en Oaxaca hay una costumbre, entre comillas, es que si la gente no protesta, el gobierno no les hace caso. Es geht so in Oaxaca, dass wenn die Leute, die Menschen nicht protestieren, die Regierung kümmert sich auch um nichts. Entonces la gente sale a las calles a bloquearlas y a pedir que el gobierno los atienda sus demandas sociales. Das heißt, die Leute gehen raus auf die Straßen, blockieren die Straßen und die Verkehrswege und damit die Regierung sich mal um sie kümmert. Otros se establecen y hacen plantones o protestas en los edificios de gobierno. Andere, die stellen sich vor die Eingänge der Regierungsgebäude und der Behörden. Para exigir aumentos de salario, prestaciones o alguna ayuda social. Um Lohnverbesserungen zu erreichen oder soziale Dinge zu erreichen. Y en el 2006 pasó lo mismo. Y 2006 ist dasselbe passiert. Llegaron, se establecieron el sindicato de maestros, que agrupa alrededor de 70.000 maestros. Und im Jahr 2006 haben etwa 70.000 Lehrer des Staates Oaxaca haben einen Protest ausgeübt, eine Protestbewegung. Y el gobierno, en lugar de atender su demanda, esta vez le mandó a la policía. Aber diesmal hat die Regierung, die Regionalregierung, nicht ihre Forderungen angehört, sondern hat die Polizei geschickt. Entonces la gente se molestó, los maestros se molestaron y decidieron quedarse permanentemente en el centro de la ciudad. Die Lehrer, die hatten da, die fanden das etwas sehr unpassend und haben sich dafür entschlossen, dann mitten in der Stadt ein Lager aufzuschlagen. Y el gobierno, en lugar de atenderlos, otra vez creó grupos de paramilitares, es decir, gente que estaba en la cárcel, homicidas, asesinos, y formó grupos que les denominó las caravanas de la muerte. Die Regierung hat sich nicht um die Forderungen der Lehrer gekümmert und hat im Gegensatz dazu Gruppen von Mördern aufgestellt, also von verurteilten Mördern aus den Gefängnissen. Die wurden dann die Caravanas de la Muerte, also die Todeskarawanen genannt, und hat die dann gegen die Lehrer eingesetzt. Y por las noches salían de la cárcel e iban a tirotear a los maestros que estaban en plantón en el Zócalo. Das heißt, diese Gruppen, die durften nachts die Gefängnisse verlassen und dann die Gruppen der Lehrer, die auf dem zentralen Platz in Oaxaca waren, dann zu beschießen. Fue así que los maestros y la gente de las comunidades que bajaron a apoyar el movimiento formaron barricadas en las entradas de la ciudad. Die Lehrer und auch die Gruppen, die Unterstützungsgruppen, die haben darauf reagiert, indem sie die Barrikaden aufgebaut haben in den Straßen, die auf den zentralen Platz führten. Durante todo ese plazo de 6 meses, el resultado fueron 23 muertos. Und das dauerte etwa 6 Monate und das Ergebnis waren 23 Tote. Sin embargo, el gobierno central del país no había hecho caso a esos 23 muertos. Die Zentralregierung, die hat sich auch nicht um diese 23 Todesfälle gekümmert. Hasta que mataron al periodista Bradley Roland Will, que es de Estados Unidos. Bis sie den Journalisten Bradley Roland erschossen haben, der aus den USA kam. Así es, a él lo mataron, él filmando el enfrentamiento. Während er filmte bei einer Schießerei. Y donde se observa al grupo del gobierno, sus grupos de policía, tiroteando hacia el grupo del Movimiento Popular. Und der hatte gefilmt, wie also Polizisten, der Regierungspolizisten, auf die Gruppe, in der der Journalist stand, das Feuer eröffnete. Pero hasta ese momento fue que el gobierno federal puso atención en el problema de Oaxaca. Das war erst ab da an, begann die Zentralregierung in Mexiko dann ein wenig Aufmerksamkeit auf die Probleme in Oaxaca zu richten. Pero no puso atención a... No puso, no se, no escuchó el clamor popular, sino que fue y se sumó al gobierno estatal y reprimió a todos los que estaban en la protesta. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die wurde nicht auf die Forderungen der Lehrer und der Bevölkerung gerichtet, sondern die Aufmerksamkeit richtete sich auf das, was die Regionalregierung verlangte, und sie hat sich mit der Regionalregierung zusammengetan und die Unterdrückung noch weiter ausgedehnt. Detuvo alrededor de 500 personas y de las cuales se documentaron 380 casos de tortura y ahí siguen pendientes. Es wurden etwa 500 Leute festgenommen, von denen wurden etwa 380 gefoltert und jetzt im Moment steht die Sache so. Eso un analista político resumió que lo que hizo el gobierno es que a toda esta olla express que está en ebullición, lo que hizo el gobierno con la policía fue ponerle la tapa y seguir hirviendo, y que esto en cualquier momento puede estallar. Das heißt, die ganze Sache sieht aus wie ein Dampfkochtopf, und was die Regierung gemacht hat, das ist den Deckel noch fester schrauben. Aber der Druck wächst immer weiter an, und das ist der Stand der Dinge. Entonces, ahí no paró todo el asunto, sino que la gente que dio la cara durante el conflicto fue filmada, fue videograbada, fue tomada en fotografía, y el gobierno después de eso lo que se dedicó a hacer fue a hacer secuestros selectivos, y a torturarlos, a amenazar a las familias, a despedirlos de sus trabajos. Das, was die Regierung dann auch gemacht hat, das heißt die Behörden dieser Monate, das war nicht die bekannteren, etwas hervortretenden Leute zu filmen, zu fotografieren, aufzunehmen. Und als das mehr oder weniger vorbei war, wurden diese speziell verfolgt. Die wurden aus ihrer Arbeit geworfen. Die Familien wurden bedroht. Viele wurden auch festgenommen und gefoltert. Entonces, durante todo ese tiempo, los medios en los que yo trabajo es periódico Noticias en el Estado, que en el año 2005 fue tomado por el gobierno del Estado, como estamos, los medios en los que yo he trabajado, se ha publicado todo eso. Also in den Medien, in denen gearbeitet hat, wurde das alles veröffentlicht. Yo trabajo para la revista Proceso, que es una de las revistas que es de las más críticas del país. Er arbeitet für die Zeitschrift Proceso, das war eine der kritischsten Zeitschriften o Publikationen des Landes. En el periódico Noticias, que en el 2005 fue tomado por el gobierno del Estado y mantuvo secuestrados a 30 compañeros. Und die Noticias wurde im 2005 von der Regionalregierung quasi einmal überrollt und eine ganze Reihe von seinen Arbeitskollegen, die wurden dann festgenommen. y en un noticiario radiofónico donde el dueño fue encarcelado por no someterse a los caprichos del gobernador. Und in einem bei einer Rundfunkstation hatte gearbeitet, der Inhaber dieser Station, der wurde dann festgenommen und ins Gefängnis gesteckt, weil er eben nicht den Anfällen der Regierung Folge leisten wollte. Entonces, estos medios de comunicación fueron los que estuvieron dando difusión sobre la problemática que pasaba. Diese Medien, die, denen er gearbeitet hat, die haben die Nachrichten über diesen Konflikt verbreitet. Y de allí consideramos que vienen las represalias. Und daher meinte, da kommt dann die, die Antwort mit der Regierung. En el caso de el 25 de octubre del 2008, fui levantado, fui secuestrado. Am 25. Oktober 2008 wurde er entführt. No sé exactamente las horas, pero calculamos que entre unas 10, 11, 12 horas estuve encajuelado. Er war etwa 10, 12 Stunden in einer Kiste gefangen. Nein, nicht encajuelado, sondern Autokofferraum. Im Kofferraum. Also das heißt, er war in einem Kofferraum eingeschlossen von einem Auto. Y ahí fui torturado psicológicamente. Das war so eine psychologische Tortur. Físicamente, afortunadamente, no hubo agresión, pero sí fui desnudado. Ja, es hat keine, er ist nicht also physisch verletzt worden, aber er wurde nackt ausgezogen. Me metieron a la cajuela. Und es ist in den Kofferraum geworfen worden. Ponían la pistola y luego hacían detonaciones. Und haben ihn die Pistole an die Stirn gehalten und haben dann Explosionen losgelassen. Me ponían botellas en el rostro, decían que me iban para que me callara. Sie haben ihm quasi das Gesicht mit Flaschen zusammengedrückt, damit er den Mund halten sollte. Decían que me iban a violar y abrían el cofre y había muchas personas. Und er sollte vergewaltigt werden, dann wurde der Kofferraum wieder aufgemacht und da waren Haufen Leute standen da herum. Que iban a hacer daño a mi familia und y así me estuvieron llevando. Dass sie seine Familie verfolgen würden und so weiter. Al final, en la madrugada, me fueron a tirar a un lugar a 32 kilómetros de la capital del estado. Im Morgen, ganz im Morgengrauen, ist er dann 30 Kilometer außerhalb von Oaxaca rausgeworfen worden. Me robaron el auto, me robaron todos mis documentos. Sie haben sein Auto geklaut, haben ihm alles weggenommen. Y bueno, ese hecho de alguna forma se trascendió y muchas medios de comunicación y organismos de derechos humanos que conocían de mi trabajo, pues alertaron y pidieron protección para mí. Das ist dann allerdings aufgefallen, dass in vielen Medien, in denen er gearbeitet hatte, die haben seinen Fall dann bekannt gegeben und dass er irgendwie geschützt werden musste. Y bueno, eso fue lo que de alguna forma llegó a una fundación de acá, de Hamburgo, que se llama Hamburger Stiftung für Politisch Verfolgte, algo así. Also das, diese Nachricht ist eben an diese Hamburger Stiftung für Politisch Verfolgte angekommen. Y tuvo bien a traerme. Por un momento me dijeron que por seguridad, para que yo un poco me despojara de todo ese problema. Das sollte erstmal so zur Sicherheit sein, dass er etwas da den Kopf frei bekommen konnte von dieser ganzen Problematik. Pero yo no pensé que iba a ser de otra forma. Ahora, con este tipo de eventos, me da la oportunidad de hacer denuncia, que es lo que hace falta que se conozca en México. Aber trotzdem jetzt mit diesem Treffen wie hier hat er die Möglichkeit, dass er erklären kann, was in Mexiko passiert ist und dass da etwas getan werden müsste. Entonces no abandoné mi país ni salí huyendo ni he dado marcha atrás a en lo que yo creo, sino simplemente a hacer otro tipo de actividad para que nos vean y nos escuchen, ¿no? Das heißt, er ist nicht geflohen, ist auch nicht irgendwie, hat nicht aufgegeben, sondern er nutzt jetzt die Möglichkeit, jetzt hier, dass er aufmerksam machen kann auf das, was eben passiert, und er macht weiter. Esto porque las cosas siguen pasando muy, las cosas de violencia siguen pasando muy recurrentemente en mi estado, después de lo que se vivió en el 2006, fueron asesinadas dos indígenas triquis, locutoras. Und es geht seitdem immer weiter, und vor einiger Zeit sind zwei Sprecherinnen in einer indianischen Sprache für den Bund von Radio, sí, la voz que rompe el silencio, die in einem Sender, der heißt Die Stimme, die, die das Schweigen durchbricht, die beiden Frauen sind ermordet worden. Pero por ser indígenas, mi gobierno y de mi estado ni de mi país las querían reconocer como comunicadoras. Aber weil es eben Indianerinnen waren von einer indianischen Gemeinschaft, wollten weder die Regional- noch die Nationalregierung wollten sie anerkennen, dass sie Journalistinnen, also irgendwelche Verbinderinnen waren. Tuvo que intervenir la ONU para obligar al gobierno a que tomara el caso y la clasificara como un delito y agravio contra periodistas. Also das heißt, es musste die UNO erst einmal auftreten und die Regierung dazu zwingen, diesen Fall als Attentat gegen Journalisten anzuerkennen. Después también han sido secuestrados líderes sindicalistas del Estado, han sido torturados, quemados sus tetas, sus testículos. Das heißt, es sind auch Gewerkschaftler entführt worden, die sind dann gefoltert worden, dann wurden die Brust verbrannt, dann wurden die Hoden verbrannt. Al defensores de derechos humanos han sido amenazadas, han allanado sus casas, han amenazado sus familias. Also Verteidiger der Menschenrechte, die wurden auch bedroht, ihre Häuser wurden angegriffen und ihre Familien wurden bedroht. Sacerdotes que están comprometidos con este movimiento social igual. Priester, die mit dieser sozialen Bewegung mitmachen, wurden auch bedroht. Entonces el problema no paró, sino continúa, y lo que ha generado es una situación de terror. Also das heißt, das Problem geht immer weiter und es wird eine Terrorlage hat sich entwickelt. Entonces por eso es que nosotros identificamos ahí que es una violencia política. Porque la gente que está siendo agraviada es gente que se opone a un gobierno autoritario y totalmente represor. Das heißt, das ist ganz klar eine politische Bedrohung, denn diese Gewaltanwendung, die geht gegen Menschen, die sich gegen eine autoritäre und eine autoritäre Kommandoregierung gestellt haben. Yo no digo que en México, que en Oaxaca no haya crimen organizado, sí lo hay, nada más que el territorio de Oaxaca había sido utilizado solamente como tránsito para Estados Unidos. Also es ist nicht so, dass es in Oaxaca keine crimen organizado, also keine Großkriminalität gibt, also organisierte Kriminalität, sondern es war mehr nur ein Durchzugsgebiet. El caso más reciente, ayer, fueron asesinadas 13 personas, entre ellos 8 policías. Y eso refleja que sí hay ese tipo de problemas, pero tampoco podemos decir que sea crimen organizado. El gobierno, para lavarse las manos, ahora todo es crimen organizado. Das heißt, jetzt vor kurzem wurden 13 Personen ermordet, darunter 8 Polizisten. Und jetzt behauptet die Regierung, das alles sind mafiöse Strukturen, nicht? Und wäscht sich die Hände. Y bueno, esa problemática la estamos observando ahora de que de los 61, bueno, hasta el 2009 habían sido documentados 57 asesinatos de periodistas, y esto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y en el mes de enero hubo 3 casos más. Das heißt, bis 2008 gab es 59 ermordete Journalisten, und jetzt zuletzt sind noch 3 dazugekommen, also 61. El 20 de enero fue asesinado José Luis Romero. Am 20. Januar wurde José Luis Romero ermordet. De un noticiero radiofónico de Sinaloa. Der war von un radio, un periódico. En radio. Es war ein Rundfunkjournalist aus Sinaloa. Valentín Valdés de Espinosa, del Zócalo de Saltillo. Aus Valentín Espinosa Valdés, auch también una radio. Zócalo de Saltillo es un medio. Sí, das sind auch von einem Rundfunksender. Y el director del Sol de la Costa, Jorge Ochoa Martínez. Und ein Jorge Ochoa Martínez von El Sol de la Costa en Guerrero. Es un periódico. Periódico, sí. Das ist eine Zeitung. Also ein Zeitungsdirektor wurde dann. Eso fue nada más en el mes de enero. Das pasado. Nur im Januar, de este año, ¿no? Sí, de este año. Also, gerade vorbei. Y si es una muerte muy violenta. El gobierno simplemente dice fue el crimen organizado. Wenn es eben eine sehr gewalttätige Ermordung war, dann zieht sich die Regierung jetzt darauf zurück und sagt, das war das organisierte Verbrechen. Pero así como el crimen organizado comete cuestiones o asesinatos muy violentos, el Estado también tiene las mismas posibilidades de cometer ese tipo de asesinatos. Entonces ya no sabemos de dónde puede venir ese tipo de crímenes. Das heißt, da es ist natürlich möglich, dass das organisierte Verbrechen das macht, aber der Staat kann es genauso gut machen. Also sieht es jetzt so aus, dass man nicht mehr weiß, wer wen ermordet. Sobre todo porque no hay una investigación real, porque no hay esclarecimiento de los casos y entonces el presidente o los funcionarios simplemente se convierten en ministerios públicos y de decreto ya dicen que fue el crimen organizado y no hay investigación. Es gibt keine Nachforschungen, wer da was gemacht hat, sondern es wird per Dekret erklärt, das war das organisierte Verbrechen und Schluss. Hace el año pasado, una organización se llama Freedom House dijo que por séptimo año consecutivo México se había convertido en el país más violento en cuestiones de libertad de expresión en Latinoamérica. So, jetzt seit sieben Jahren in Folge war Mexiko das Land, was den größten Schaden an Gewalttätigkeit gegenüber der Freiheit, der Meinungsfreiheit aufwies. Y entonces eso refleja de la situación difícil del trabajo periodístico en México, porque se tiene que enfrentar a dos monstruos. Por una parte la gente que está vinculada a la delincuencia y por otro parte a un aparato de Estado que también es represor. Entonces, das heißt, als Journalist sieht man sich jetzt in Mexiko zwischen zwei Feuern. Einerseits das organisierte Verbrechen und andererseits eine Regierung, die genau dasselbe macht. Nicht? Also Leute ermordet, verschwinden lässt und so weiter. Le doy espacio a mi compañero para que no se aburra. Jetzt möchte erst nochmal die Stimme weitergeben. Vielleicht fragen Sie gerade mal, ob es also direkten Rückfragen zu Bildung gibt, bevor wir zu Herrn Nordhölze kommen. Gibt es jetzt irgendwelche Nachfragen zu dem, was Bildung gesagt hat, oder irgendwas, was mich da zu dem Thema noch interessiert? Können wir vielleicht die Plätze tauschen? Bueno, yo quisiera saber, al final hicieron daño a su familia, ¿dónde está su familia ahora? ¿Está en Alemania o sigue en México? No, no vas a... La beca fue nada más para mí. Mi familia sigue allá. Mi familia directa, que es mi mamá, mis hermanos están en Oaxaca. Das heißt, seine Familie ist immer noch in Oaxaca, also seine Schwestern, seine tu mamá und seine Mutter, die leben noch weiter in Oaxaca. Mi hijo con su mamá están fuera del estado, están viviendo en Jalisco, que para mí es un poco de mayor seguridad. Sein Sohn und seine Frau, die sind nach Jalisco ausgewandert, aus Sicherheitsgründen. Entonces, sí hay muchos riesgos, pero en ese sentido creo que el gobierno se limita en ciertos casos, porque yo creo que a mí me dejaron vivo por el medio en el que trabajo, porque como tiene un renombre nacional, tendría una repercusión mayor. Pero hay compañeros que trabajan en medios locales y entre más cercano sea su fuente, más riesgo corren y menos posibilidades de apoyo. Also er vermutet, dass in, weil er in einem großen Medium gearbeitet hat, was also in ganz Mexiko, also auf nationaler Ebene bekannt ist, lebt er noch. Aber andere Arbeitskollegen, die in kleineren Medien arbeiten, die nur lokal bekannt sind, da ist also die Gefahr, dass sie dann einfach ermordet werden, viel größer. Es una basura porque es los márgenes de nuestro sistema, ¿no? Y hay mucha hipocresía porque allí pasan tantas cosas, porque en otro sitio compran la droga, porque en otro sitio quieren mano de obra barata o productos baratos, o no sé. Pero de todas estas muertes de periodistas, ¿cuántas se han investigado de verdad? O cómo, o sea, las investigaciones en ese sentido. Die Frage war eben, wie viele von diesen Todesfällen denn überhaupt irgendwann einmal untersucht worden sind. Bueno, los mismos reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de organismos internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas o Reporteros Sin Fronteras, ellos no tienen respuesta sobre investigaciones realizadas. Lo que ellos han resaltado, que hay una evidente impunidad en todos los casos. Also das heißt, die verschiedenen Organisationen, die ich jetzt gerade zitiert habe, die ich jetzt weiß, haben festgestellt, dass es keinerlei Untersuchungen gibt, sondern eher im Gegenteil, dass es einen rechten Freiraum gibt für das organisierte Verbrechen. Y, por favor, una pregunta que está relacionada y que sigue, que es evidentemente entonces el Poder Judicial también está completamente corrompido. Also das heißt Nachfrage, das heißt die juristische Seite der Angelegenheit ist natürlich dann auch vollkommen korrumpiert. Frage. Sí. Totalmente está debilitado, está acotado y no los poderes responden siempre a los intereses políticos. Das heißt, klar, die sind vollkommen eingegrenzt, unterdrückt, quasi fast geplättet, und die richten sich die juristische Seite richtet sich nach den Interessen, die gerade an der Macht sind. Pero los crímenes sí se denuncian. Sí. Ante las fiscalías y todo, pero no hay seguimiento, no hay investigación, nada. Es gibt keinerlei Untersuchung von Seiten. Sí, y se crean comisiones para darle seguimiento a los casos de periodistas, pero son puro maquillaje para quedar bien ante la opinión pública internacional, pero en los hechos no hay avances. Das heißt, es werden manchmal auch Kommissionen gegründet, die also in bestimmten Fällen nachgehen sollen, aber es passiert nichts, und das ist alles reine Maskerade, nicht, um gegenüber der internationalen Öffentlichkeit irgendetwas darzustellen. Y un problema muy grave que tenemos también es un tanto que ya se puede diferenciar dos tipos de periodismo. El periodismo que está comprado y cooptado por el gobierno, y un periodismo que trata de ser independiente pero que es hostigado y perseguido. Ante toda esta... Es gibt jetzt also mittlerweile zwei journalistische Richtungen. Eine, das ist die, die Regierung eingekauft hat, die läuft dann perfekt vor sich hin, und der unabhängige Journalismus, der dann auf diesem Grund von wegen seiner Unabhängigkeit verfolgt wird. Ante toda esta problemática, en el 2006, yo parto de hechos, la gente molesta porque los medios de comunicación no le estaban informando lo que estaban viendo y lo que estaban viviendo, decidieron tomar las radios comerciales y la televisora del Estado. caso inédito en México y no sé si en Latinoamérica. Also, was 2006 dann passiert ist, dass die quasi die Hörer und die Leser, die waren schon so quasi lästig, so gestört, nicht, dass nichts informiert wurde, dass die also die Fernsehsender, ich gehe mal, la televisión estatal, la radio estatal, und das den staatlichen Fernsehsender und den staatlichen Rundfunksender besetzt haben, nicht, weil da einfach nicht informiert wurde. Y entonces se convirtieron en el medio de información inmediato. La gente dormía con la radio encendida para estar informado de cualquier emergencia. Das heißt, die wurden dann natürlich zu ganz schnellen Informationsquellen, nicht? Und die Leute, sagte ich, schliefen quasi mit dem Radio am Ohr, nicht, um sofort die so Bescheid wissen, was wenn irgendetwas passierte. La respuesta del gobierno fue reprimirlas. Und die Antwort der Regierung war natürlich, das alles wieder zu zerschlagen. Und, y al final de cuentas recuperaron esos medios de comunicación. Und endlich haben sich natürlich ihre Sender wiedergeholt. Pero actualmente han ido emergiendo medios de comunicación alternativos. Aber jetzt sind alternative Medien, tauchen jetzt so nach und nach auf. Por medio de Internet y radios comunitarias. Über Internet, über Gemeinde, Rundfunksender, kleine Sender. Ante la necesidad de tener información veraz. Also eben angesichts der Notwendigkeit, dass man wirkliche und richtige Informationen haben muss. Porque en México tenemos dos monopolios de televisión, Televisa y Televisión Azteca, que controlan la información y tergiversan la realidad. Es gibt zwei große Monopolsender, Fernsehsender in Mexiko, das ist Televisa und Televisión Azteca. Und Televisión Azteca, die quasi den Nachrichtenmarkt vollkommen beherrschen. Y las los estaciones de radio como son concesiones del Estado, están acotadas, están limitadas. Und die Rundfunksender, weil es eben staatlich zugeteilte Frequenzen sind und Genehmigungen, sind die natürlich dann auch ganz still und ruhig und machen keinen Ärger. Y quien se atreve a revelar, son cancelados sus programas. Wenn jemand etwas anderes macht, wird sofort der Sender geschlossen. Como sucedió con Carmen Aristegui. Das mit Carmen Aristegui es una periodista que a través de tenía un programa de radio noticiario y la empresa le canceló su contrato. Also die Journalistin, die hatte ein Radio, Radio. Es war eine Rundfunkjournalistin und die hat in ihren Nachrichten das gesagt, was war, und da wurde das eben eingestellt. O José Gutiérrez Vivó, que por darle voz a la oposición, le cerraron su espacio de radio y de televisión. Und ein anderer Journalist, José Gutiérrez, der auch im Rundfunk und Fernsehen arbeitete, der hat der Opposition einmal quasi einen Bereich gegeben und da wurde alles geschlossen. Ese es el gobierno democrático de México. Das ist die demokratische Regierung von Mexiko. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit. Das ist eine ganz dringende Frage jetzt dazu. Was macht sie noch? Und danach können wir vielleicht Leobardo das Wort geben, dass er zum Privat erzählt, wie die Pressesituation an der Nordseite aussieht. ¿No? Entonces, eso me parece que sería. Dejamos esta pregunta y después que tú quizás nos vamos un poco con esa situación de los medios. Esa es una pregunta indiscreta, porque yo no tengo ni idea, pero ¿quién paga el diario Noticias? ¿Dónde tú trabajas? Es una empresa que obviamente también es negocio, pero tuvo una problemática que hubo ruptura con el gobierno José Murat y entonces, afortunadamente, eso la convirtió en un periódico crítico. Y entonces ahí fue cuando me ofrecieron trabajar en hasta ese momento, porque llevo 22 años en el medio periodístico y hasta 5 años antes de esto me ofrecieron trabajo. Y ahorita ya volvió a hacer negocios otra vez con el gobierno y ya suavizó su línea periodística. No, no, ich wollte nur weitergeben. A ver, el siguiente, ¿quién quería hablar? Es que no se tradujo lo último que dijo. Also er hat gesagt, er arbeitet, es ist auch ein kommerzielles Medium, das muss auch Geld verdienen, das ist eine Zeitung, eine kommerzielle Zeitung, aber in der Vorgängerregierung, vor der jetzigen Regierung in dem Bundesstaat, da gab es einen Streit mit dem vorherigen Gouverneur und deshalb haben sie, als dies, so wurde es dann zu einem regierungskritischen Medium und dann haben sie ihm den Job angeboten. Und das ist erst vor 5 Jahren gewesen und vorher, er ist seit 25 Jahren Journalist und er hätte da vorher nie arbeiten können. Jetzt soll es allerdings wieder eine Art Friedensabkommen mit der Regierung gegeben haben und jetzt macht seine Zeitung wieder auf friedlich, nicht so? Gut, danke. Tu periódico volvió otra vez a lo de antes, ne? Es gibt sicher später nochmal die Möglichkeit, Fragen nach Rio auch zu stellen. Ne? Ich würde jetzt erstmal bitten, Leonardo von weiter, also Leonardo von der Ciudad Juárez, wie gesagt, vom Pacto por la Cultura. Und ich würde uns jetzt mal gucken, im Vergleich finde ich das interessant zu schauen, dass wir ein komplettes Bild, also ein etwas kompletteres Bild haben. Wie heißt die Organisation? Pacto por la Cultura. Ah. Después de mi compadre, pues ya no hay mucho que decir. No, pero... Nach meinem Vorredner gibt es nicht mehr was zu sagen. En realidad, Pedro ha planteado la realidad de los medios de comunicación en el ámbito nacional, en el ámbito local del sur. La realidad de los periodistas en Oaxaca y por supuesto también en México. Also Pedro hat eigentlich schon die lokale Situation vorgestellt, aber auch die nationale, wie es Journalisten in Oaxaca geht, aber auch landesweit. Sin embargo, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación hoy en día en un lugar como Ciudad Juárez y en un contexto de crisis como el que vive Ciudad Juárez? Ich denke, wir müssen uns eine Frage stellen, welche Rolle spielen Medien heute an einem Ort wie der Stadt Ciudad Juárez und zu einem Zeitpunkt von der Weltwirtschaftskrise, die wir jetzt haben, aber auch von der allgemeinen Krise? Y en Ciudad Juárez es muy distinto al sur del país, está en el norte, en la frontera con Estados Unidos. Y en Ciudad Juárez es de las ciudades en el mundo que más medios de comunicación abierta tiene. In Ciudad Juárez ist die Situation ganz anders als im Süden von Mexiko. Ciudad Juárez befindet sich in der Nordgrenzregion von Mexiko an der Grenze zu den USA und Ciudad Juárez ist eine große Stadt mit zahlreichen Medien. Es gehört zu den Städten mit den meisten Massenmedien weltweit. Para dar un panorama, Ciudad Juárez tiene acceso, la gente que vive en Ciudad Juárez tiene acceso a 29 canales de televisión abierta. 9 de ellos son mexicanos y 6 son controlados por Televisa y Televisión Azteca. Also es gibt zum Beispiel 29 frei zugängliche Fernsehkanäle, davon 9 mexikanische. Und 6 werden kontrolliert von dem einen der 2 Monopole Televisa. Tiene 48 estaciones de radio que se escuchan en la ciudad y solo 28 son de Estados Unidos y las otras 20 responden a los monopolios que hay en la ciudad. Man kann in Ciudad Juárez 48 Radios empfangen, davon kommen 28 aus den USA und 20 aus Mexiko und die wiederum gehören zu den 2 Monopolen, Medienmonopolen. La tendencia a los periódicos digitales va creciendo, pero es muy reducido su público, pese a que está en la frontera norte. Es gibt eine Tendenz hin zu Internetzeitungen, aber zu denen hat eigentlich nur ein begrenzter Personenkreis Zugang. Y pese que hay 28 estaciones de radio de Estados Unidos y programan la mayoría en inglés, también habría que entender que Ciudad Juárez no es una ciudad bilingüe. No se puede afirmar que la ciudad toda se habla inglés, ¿no? No. Also es gibt zwar zahlreiche Sender, die kommen aus den USA und senden auf Englisch, aber eigentlich ist die Bevölkerung nicht zweisprachig, das heißt viele große Teile der Bevölkerung verstehen nur die mexikanischen Medien. En todo este contexto de medios de comunicación que hay en Ciudad Juárez, sería difícil decir que la gente está necesariamente informada de las problemáticas que pasan en Ciudad Juárez. Das heißt, wir haben einen Kontext, in dem es sehr viele Medien gibt, aber das heißt leider nicht, dass die Bevölkerung deshalb Bescheid wüsste über die sozialen Zustände und die Probleme, die es in der Stadt gibt. En este momento solo hay dos periódicos digitales, El Espartaco y Arroba Juárez, que su tendencia a informar es sobre lo social y sobre una crítica política de los sucesos en Juárez. Es gibt eigentlich bei den Internetzeitungen, bei den zahlreichen nur zwei, die kritisch sind, El Espartaco und Arroba Juárez. Das heißt, sie berichten über die sozialen Verhältnisse in der Stadt und kritisieren die Politik, die politischen Verhältnisse. En general, la mayoría de los medios de comunicación solo reportan los hechos sin hacer una crítica, ¿sí?, a la información. Die Mehrheit der Medien beschränkt sich darauf, nur zu berichten, was passiert, ohne das in den Kontext einzuordnen und eine Kritik zu üben. Eso confirma lo que dice Pedro, que un periodista que está en el ámbito local es muy vulnerable cuando es tan cercano a sus fuentes. Das heißt, Journalisten, die lokale Journalisten sind sehr gefährdet durch ihre nahen Beziehungen, durch ihre engen Beziehungen zu ihrer Informationsquelle. Armando Rodríguez El Choco, el 13 de noviembre del 2008, no tuvo la suerte de ser secuestrado y torturado, pero no asesinado como en el caso de Pedro, porque a él, en la mañana, cuando iba a recoger a llevar a sus niñas a la escuela, llegaron y le asesinaron en el auto enfrente de su casa. ¿Puedes repetir la fecha? El 13 de noviembre del 2008. Der Journalist Armando Rodríguez, genannt El Choco, hatte leider nicht das Glück, dass er entführt worden wäre und gefoltert worden wäre, sondern er wurde am 13. Monat, habe ich vergessen, 2008, vor seinem Haus wurde ihm aufgelauert. Er wollte gerade mit dem Auto seine Kinder in die Schule bringen und dann wurde er vor den Augen seiner Tochter erschossen. En México, en el 2006, se formó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, pero nunca ha funcionado ni ha servido para nada. 2006 wurde von Seiten des Staates eine Sonderstaatsanwaltschaft eingerichtet, nur um Übergriffe gegenüber Pressefreiheit und Journalisten zu verfolgen. Die hat aber keinerlei Resultate gebracht. Deren Arbeit war völlig umsonst. En ese sentido, los periodistas solo están sujetos a la protección de los organismos internacionales y a los pocos organismos independientes de protección a periodistas en México. Das heißt, den einzigen Schutz, den Journalisten haben, sind eigentlich internationale Instanzen und ein paar wenige Organisationen innerhalb Mexikos, die sich für sie einsetzen. Entonces, en el caso del Choco, el gobierno no ha hecho ninguna investigación para resolver el caso, y al contrario, el primer ministerio público que llevaba su investigación en la PGR fue asesinado, y al poco tiempo el relevo de este ministerio público también fue asesinado. Relevo ist Successor. Sí, el Successor. In dem Fall, den ich vorher beschrieben habe, von dem Journalisten El Choco, da gab es keine Untersuchung, ganz im Gegenteil. der Verantwortliche bei der zuständigen Strafermittlungsbehörde der Polizei. Der erste wurde umgebracht und sein Nachfolger, der dann auf ihn gefolgt ist, wurde auch getötet. Ha habido mucha presión política, tanto del medio por el que trabajaba el Choco, el Diario de Juárez, de otras organizaciones, de otros periodistas, y no ha pasado nada. Die Zeitung, die für die El Choco gearbeitet hat, El Diario de Juárez, hat versucht sehr viel Druck auszuüben, andere Medien auch, ist aber trotzdem nichts passiert. Y hace una semana, unos días, tuvo que ser el Comité para la Protección de los Periodistas que dijo que el asesinato de El Choco sirvió como una advertencia para la prensa que cubre en Ciudad Juárez. Und vor einer Woche hat das Journalistenkomitee in der Stadt gesagt, dass die Ermordung von El Choco hat was genutzt und es hat nämlich dazu genutzt, dass es eine Warnung ist an die Journalisten vor Ort, aber auch bundesweit. En los últimos dos años, el periodista Jorge Luis Aguirre de La Polaca vive exiliado en El Paso, Texas, por haber sido amenazado. Fälle aus den letzten zwei Jahren, der Journalist Jorge Luis Aguirre, der musste die Stadt verlassen und ist dann über die Grenze nach Texas in die angrenzende Stadt El Paso ins Exil gegangen. Exiliado. La reportera de Canal 5, Tommy Vidales, su casa fue allanada por el ejército y se robaron televisiones, aparatos eléctricos y todo. Y según dicen los reporteros, todo fue nada más que una amenaza. Die Radiojournalistin Tommy Vidales, der ist es passiert, dass das Militär in ihr Haus eingedrungen ist und es verwüstet hat und unter anderem den Fernseher mitgenommen hat und andere elektronische Geräte und in den Medien kam dann nur, das war nur eine Bedrohung. También hace dos años el periodista Murrieta del periódico PM se dio cuenta que había un grupo de personas en una zona muy céntrica de la ciudad y fue a cubrir la noticia y entonces ahí mismo fue golpeado por las personas. Eran personas que trabajan en el gobierno y personas que supuestamente estaban vinculadas al crimen organizado. Vor einiger Zeit ist es einer Journalistin von der Zeitung PM passiert, die hat von einer Nachricht gehört, dann ist sie hin, um quasi die Nachricht abzudecken am Ort, wo es passiert. Da war eine Gruppe von Personen, die haben sie dann geschlagen und angegriffen. Und bei der Gruppe von Personen handelt es sich zum einen um Leute von der Regierung und andererseits um Leute, von denen man sagt, dass sie mit dem Drogenhandel zu tun haben. En estos dos años ha habido una presión hacia el gobierno por todos estos hechos, tanto con los periodistas, tanto con los derechohumanistas, pero sobre todo por la ola creciente de homicidios y de violencia en general que pasa en Ciudad Juárez. Man kann sagen, dass es eigentlich in den letzten zwei Jahren sehr viel Druck gab auf die Regierung aus verschiedenen Gründen. Zum einen wegen den Angriffen auf die Journalisten, aber auch ein anderer Aspekt ist wegen zahlreichen Angriffen auf Menschenrechtsverteidigerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen allgemein und insbesondere auch aufgrund der massiven Gewaltwelle und der exponentiell steigenden Ermordungen unter der Ciudad Juárez in den letzten zweieinhalb Jahren leidet. Hace 15 días estuvo el presidente Calderón en Ciudad Juárez para ofrecer la reconstrucción, lo que él llamó la reconstrucción de Ciudad Juárez, todos somos Juárez, y el grupo de periodistas que cubría la manifestación de las personas que estaban en contra, fueron golpeados. ¿También los periodistas? Sí. Okay. Vor zwei Wochen war der aktuelle Präsident Mexikos, Felipe Calderón, in der Stadt und hat vorgeschlagen, unter dem Slogan "Wir alle sind Ciudad Juárez", sowas wie einen Wiederaufbau der Stadt zu unternehmen. Es gab eine kleine Gruppe von Personen, die haben protestiert gegen seine Anwesenheit und seine Politik, darunter auch Journalisten, die eben über den Event berichten wollten, und die wurden dann geschlagen. Ellos fueron Daniel Domínguez del 860 Radio, Miguel Lozano de Radio Net, Carlos Moreno de La Polaca, David Fuentes de Canal 5 y Oscar Amaya de los Radio 860. Und er hat jetzt vier Namen genannt von Journalisten und vier Medien, die davon betroffen waren vor zwei Wochen. En ese contexto, los derechos humanistas han sido golpeados, han sido asesinados y también se les ha presionado para que no hagan su trabajo. Es wurden auch, wie gesagt, nicht nur Journalisten, sondern auch Menschen, die zu den Menschenrechtssituationen allgemein arbeiten, angegriffen, geschlagen und auch umgebracht. En enero de este año fue asesinada Josefina Reyes. Im Januar diesen Jahres wurde Josefina Reyes getötet. El año pasado, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson, tuvo que irse exiliado también a El Paso, Texas. Letztes Jahr war es der Fall, dass der Vertreter der staatlichen Menschenrechtskommission aus Ciudad Juárez, Gustavo de la Rosa Hickerson, konnte seine Arbeit nicht weiterführen und musste über die Grenze gehen nach Texas ins Exil, weil bedroht worden war. Él dice que fue obligado a exiliarse por el ejército y por el gobierno porque se dedicó a documentar los casos de violaciones de derechos humanos, sobre todo del ejército, y en total él documentó 1211 casos, de los cuales 8 de manera fehaciente dice que el ejército tuvo que ver en las violaciones. Und dieser Gustavo de la Rosa Hickerson, der ins Exil gehen musste, sagt selbst, musste ins Exil gehen, weil bedroht worden ist von Militär und von der Regierung. Und seine Arbeit war, hat Fälle von Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, vor allem auch von Militärs. Insgesamt hat 1211 Fälle von Menschenrechtsverletzungen dokumentiert und definitiv bewiesen sind 8 Fälle von Menschenrechtsverletzungen durch Angehörige des Militärs. La presión que ejerce el gobierno o el ejército o a través del ejército se da de manera a veces extraña. Also manchmal muss man sich wundern über die Art und Weise, wie Militär und Regierung Druck ausüben. Actualmente el ejército en Ciudad Juárez está cerrando colonias completas, colonias populares, las calles principales, y empiezan a registrar a todas las personas que entran y salen, y también casa por casa va solicitando si las personas tienen o no tienen armas para entregarle al ejército. Also was wir heute haben aktuell in Ciudad Juárez ist, dass das Militär kommt, ganze Stadtteile dicht macht, einen Ring zieht und die Zugangsstraßen kontrolliert, wer geht rein, wer geht raus. Und zusätzlich haben wir das Phänomen, dass sie einzeln in dem Stadtteil alle Häuser durchkämmen und alle Bewohner auffordern, habt ihr Waffen, und wenn ja, gebt sie ab. Todo esto en una flagrante violación a los derechos humanos y a la Constitución mexicana. Und das passiert, obwohl es explizit gegen die mexikanische Konstitution, Verfassung verstößt und gegen internationale Menschenrechtsverträge sowieso. Y en ocasiones de esa manera extraña hace operativos los domingos, como el que hizo el domingo, un domingo a las 12 del día, yendo a un fraccionamiento cerrado de una sola calle y donde vive el activista Jerónimo Funk, y entonces lo que se ocasionó fue un problema porque Era obvio que directamente iban a esa casa. Ein Beispiel für eine militärische Operation an einem Sonntag, 12 Uhr mittags. Es gibt so geschlossene Wohneinheiten in Ciudad Juárez und in ganz Mexiko. Und in einer so einer kleinen geschlossenen Wohneinheit kam das Militär an und es war klar, dass der Zweck dieser Anwesenheit ist, nach dem Menschenrechtsaktivisten Jerónimo Fong zu suchen und nach seinem Haus. Termino diciendo que en esta visita que hizo el presidente Calderón para supuestamente reconstruir Ciudad Juárez, dejó excluida de las mesas de trabajo a la de derechos humanos por el solo hecho de exigirle que el ejército no debía estar en las calles de Ciudad Juárez. Und ich hatte ja schon gesagt, vor zwei Wochen war der Präsident da und hat vorgeschlagen, einen Wiederaufbau der Stadt, auch einen Dialog mit der Bevölkerung. Dazu muss man aber sagen, dass von vornherein der Tisch zum Thema Menschenrechte ausgeschlossen war, einfach nur, weil an diesem Tisch gefordert worden war, dass das Militär nicht weiter Polizeiaufgaben in der Stadt ausführt, sondern die Stadt verlässt. Und das zeigt, wie es um den Dialog mit der Regierung bestellt ist. Y cuando las personas que estaban en la mesa de seguridad le cuestionaron y le dijeron que sí era posible reconstruir Ciudad Juárez, pero que el ejército no debía estar en la calle, él ya tenía una propuesta, y esta era que el ejército no se va de Ciudad Juárez. Und dann hat auch der Dialogtisch zum Thema Sicherheit gesagt, das Militär muss aus der Stadt verschwinden. Und dann die Antwort von Calderón war, er hat schon einen Vorschlag und der Vorschlag ist, das Militär bleibt. Por lo tanto, como activistas de derechos humanos, lo que esperamos es que continúen estas violaciones de manera sistemática. Und wir, die wir zum Thema Menschenrechte arbeiten, gehen davon aus, dass durch die weitere Militärpräsenz es weiterhin zu massiven Menschenrechtsverletzungen in Ciudad Juárez kommen wird. So viel erstmal. ¿Y qué dice el gran hermano del norte a todo eso? Was sagt denn der große Bruder im Norden zu dieser ganzen Angelegenheit? La propuesta de Estados Unidos es el Plan Mérida. Y hoy amanecimos con la noticia, publicada por el Washington Post, de que se van a enviar agentes de la DEA a investigar a la frontera con El Paso, Texas, aunque el gobierno mexicano lo ha negado, pero también Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, ha dicho que Ciudad Juárez es una ciudad donde no hay un Estado de Derecho. Die Antwort der USA ist Militärhilfe, unter anderem durch den Plan Mérida, so wird ein Programm genannt. Und heute war zum Beispiel in der Washington Post zu lesen, dass die Antidrogeneinheit, Antidrogenpolizei, Antidrogenbehörde der USA in die texanische Grenzstadt von Ciudad Juárez Aktivitäten aufnehmen wird und eine andere Instanz aus den USA staatlich hat gesagt, in Ciudad Juárez gibt es keinen Rechtsstaat mehr. Aparte del tráfico de drogas que todos conocemos, que es uno de los problemas principales de ahí, ¿no? Por lo que hay tanto asesinato, ¿qué otro? ¿Por qué es un punto estratégico? ¿Qué quiere? No sé exactamente quién mantener en contra de violencia. Das eine wichtige Thema ist der Drogenhandel, der über Ciudad Juárez läuft und der zu viel Gewalt führt. Aber andererseits ist Ciudad Juárez auch durch die geografische Lage einfach ein strategischer Punkt und das führt auch zu Gewalt. Nosotros como organización decimos que las problemáticas de Ciudad Juárez tienen su acento en su posición geopolítica, en el programa de industrialización acelerado que se impuso en la década de los 60, de los cuales el feminicidio y el narcotráfico son los más evidentes, los más visibles, pero no son los únicos. Also wir als Organisation Movimiento Pacto por la Cultura sagen, dass die Probleme in der Stadt aus zwei Dingen resultieren. Einmal aus der geopolitischen Grenzlage zu USA. Damit verbunden ist auch das Wirtschaftsmodell seit den 60er Jahren auf Billigfertigungs-Maquiladora-Industrie zu setzen und daraus resultieren Gewalt. Und die sieht man vor allem an zwei Punkten. An dem Feminicidio, an den Frauenmorden und an den Toten im Rahmen des Drogenhandels. Aber diese zwei Punkte sind nur die zwei sichtbarsten Punkte der sehr verbreiteten Gewalt in der Stadt. Voy a continuar diciéndote que entonces para nosotros la problemática del narcotráfico y los homicidios que ahora pasan tendrían que verse en el contexto de la globalización, ¿sí?, del tema de las drogas, del tema del crimen organizado, pero que resulta muy difícil afirmar quién es la persona que está asesinando a la gente. Este yo todavía no traducí. Also, also wir sehen gerade extreme Formen, die mit dem Drogenhandel zu tun haben und eben ein sehr großes Ansteigen der Tötungsfälle, also Ermordungen in der Stadt. Und wir denken, dass es nur verstehbar ist in einem Kontext von Globalisierung. Und zwar Globalisierung von im Rahmen von Drogenhandel und organisierter Kriminalität. Und in diesem globalen Kontext ist es schwer zu sagen, wer eigentlich diese Hunderten und Tausende Leute da in der Stadt tötet. Y de la misma manera es difícil afirmar quién quiere controlar esa zona. Es difícil afirmar quién quiere controlar el tráfico de drogas. Wegen dieser globalen Zusammenhänge ist auch schwierig zu sagen, wer denn da überhaupt den Markt kontrollieren möchte. De Ciudad Juárez es die ganze Nordgrenze zwischen México und USA ein so ein durchlässiger Vorhang. La cortina entre Estados Unidos y México es una cortina transparente, movible. Es gibt so großen Interessen. Jetzt, wenn du fragst, was für Wertsachen da gibt, obra de mano barata, de inmigrantes en Ciudad Juárez, la inmigración ha aumentado en los últimos decenios, y es obra de mano barata que trabaja para las maquiladoras. Ese es uno de los valores más fuertes por los cuales hay interés, ¿no? Como decías tú, de la globalización. Y son los mercados internacionales que tienen ahí su mina de oro. Also die Maquiladoras, die Weltmarkenfabriken haben da eine Goldmine entdeckt. In Ciudad Juárez und in der ganzen Grenze, in anderen Städten in Mexiko. Guadalajara, Monterrey, wo es einfach so keine Arbeitsrechte herrschen, sondern die Maquiladoras machen, was sie wollen. Ich spreche aus eigenen Erfahrungen von meinen Verwandten. In Ciudad Juárez gibt es auch noch einen Punkt extra, warum es so wertvoll ist. In dem Fall für die USA, weil es ist einem sehr durchlässigen Zugangstor, ja. Da gibt es etwas ganz Merkwürdiges. Auch man kann das auch in ganzen Mexiko und in einigen anderen Städten, in Staaten in Lateinamerika beobachten, dass die USA hat nie, aber nie seine globale Mission aufgegeben. Die wollen auf jeden Fall Lateinamerika beherrschen. Und in Ciudad Juárez gibt es einen besonderen Zustand. Während jetzt Obama sein Maul aufreißt in der ganzen Welt und spricht über Frieden und etc., er lässt intakt die Waffenindustrie, die Rüstungsindustrie in den USA. Und durch Ciudad Juárez, also jetzt geografisch gesehen und anderen Städten Mexikos, kommen nicht nur also Drogen in den USA, das ist das klassische Beispiel, ne, wo sich weiße Jungs und Mädels nehmen Drogen, werden in Mexiko angebaut und da kennen wir die Argumente, sondern das ist auf jeden Fall der Eingang, um Waffen an Mexiko und Lateinamerika zu verkaufen. Also die nordamerikanische Regierung lässt diese Business-Mechanismen intakt. Ist egal, was der jetzige Präsident macht. Aber die Rüstungsindustrie in den USA verkauft Waffen an die mexikanische Regierung und an den Narcos. Das ist vielleicht auch ein anderer Schwerpunkt, warum so wichtig Ciudad Juárez um die ganze Grenze. Le he dicho que Ciudad Juárez y toda la frontera norte es muy importante, no solamente por las alquiladoras, por la mina de oro que significa la obra de mano barata, sino que también es una puerta de entrada para que la industria de las armas venda grandes cantidades, grandes volúmenes de armas, tanto al gobierno mexicano como a los narcos por igual. Y ahí sí, Washington no dice nada. Se puede decir que en los Estados Unidos recupera el dinero que pierde pagando las drogas, vendiendo armas, y así sí, es un negocio, se recupera el dinero, ¿no? Que es un pretexto más para poner a sus agentitos. Also man könnte sagen, dass die USA mit dem Geld, was sie verlieren, dadurch, dass sie so viel Drogen konsumieren, dass sie das wieder reinholen durch die Waffenexporte, das hat der junge Mann gesagt, und der noch jüngere Mann hat gesagt, und damit sie ihre Agenten platzieren können in den USA. Sowieso, ich mache kein Alibi, die Leute das fragen, sie sind sowieso in Mexiko, in verschiedenen strategischen Punkten. Estados Unidos tiene sus agentes en México. Pues es que Edgardo Buscaglia dice que fundamentalmente el problema es económico, de economía, y que México no ha hecho ni está haciendo mucho por atacar la estructura de la economía del narcotráfico. Der Wissenschaftler Edgardo Buscaglia hat gesagt, das Grundproblem liegt eigentlich in der Ökonomie und Mexiko tut nichts, um die wirtschaftlichen Strukturen, die hinter dem Drogenhandel stecken, anzugreifen und gegen die vorzugehen. Y entonces la economía en términos internacionales, en términos de lo geopolítico, de la posición que tiene Ciudad Juárez, las armas, las drogas, todo lo que está involucrado con el crimen organizado, pues es importantísimo, ¿no? La Liga. Für die Ökonomie ist die geopolitische Lage von Ciudad Juárez sehr wichtig und alles, was damit zusammenhängt, Drogen und Waffen und die Anwesenheit der organisierten Kriminalität. Termino nada más, pero también eso se podría explicar, por ejemplo, si se explicara ya en territorio de Juárez el sistema de pandillas, la corrupción de las policías locales, ¿sí? La posición de que juega, la facilidad que ha jugado el tráfico de drogas en esa frontera, que no es cierto que era la frontera más cuidada del mundo hasta el 2 septiembre 9-11. Y entonces hay toda una historia, ¿sí? Desde la época del contrabando, ¿sí? Hasta el tráfico de drogas, es decir, desde principios del siglo XX. Man kann eigentlich alles erklären, wenn man jetzt nur auf die Stadt Ciudad Juárez guckt. Die Jugendgangs, die man heute hat, die mit dem Drogenhandel zu tun haben, die total korrumpierte lokale Polizei und die Verbindung zum Drogenhandel und was auf alle Fälle nicht stimmt, dass die Grenze dicht wäre oder dicht, dicht gewesen wäre. Es war immer leicht, der Weg der Drogen über die Grenze in die USA hinein. Man kann sagen, bis vor dem 11. September 2001 hat es keine Grenze gegeben, erst danach. Und man kann diese ganze Situation, die man jetzt hat, historisch erklären. Es fing nämlich an, Anfang letztes Jahrhunderts, mit der Prohibition und dem Schmuggel, also mit dem Schmuggelwesen Mexiko-USA. Und das hat sich dann eben ausgeweitet zum Drogenhandel. Y también se tendría que explicar y se podría explicar de la riqueza de algunos sectores de las clases medias, medias altas, por ejemplo en el lavado de dinero, que es el comercio, la frontera, ¿sí? Las casas de cambio, que sirvieron mucho para lavar dinero, y hay muchas ramas donde se puede explicar cómo es muy importante la economía del narcotráfico en una ciudad como Juárez, o fue. Und man muss einfach sehen, dass für eine Stadt wie Ciudad Juárez die Drogenökonomie sehr wichtig ist und in alle gesellschaftlichen Bereiche vordringt. Zum Beispiel erklärt der Drogenhandel auch den vergleichsweisen Wohlstand der Mittelschicht und der oberen Mittelschicht. Man hat ganz viel Geldwäsche. Den sieht man in den ganzen kleinen Unternehmen, die es in der Stadt gibt. Der wird unter anderem betrieben über die Wechselstuben. Und fertig. Ja. Pero al final todo redunda en la economía a nivel global, nivel nacional, nivel local, en la política en sus distintos niveles, en lo internacional con la frontera de Estados Unidos, con Estados Unidos. No solo en esas dos fronteras, sino en el mundo. Edgardo Buscaglia dice que, si no mal recuerdo la cifra, de 46 ramos en los que trabaja el crimen organizado, solo uno no está en México presente. Son 46 o 45, la cifra no me la crean. Pero solo uno, lo que es cierto es, solo uno no trabaja el crimen organizado en México, y es la radioactividad. Porque no hay plantas. Sí, creo. Hay una. Por aquí tengo. Kann man auf verschiedenen Ebenen sehen und es gibt eben auch Verbindungen. Zum einen hat man die Ökonomie und no. Da gibt es nicht nur die lokale Ebene, die nationale Ebene, sondern auch die internationale Ebene, die da reinspielt. Und bei der Politik ist es dasselbe. Man hat eine Lokalpolitik, man hat eine nationale Politik und auch eine internationale Politik. Und der Wissenschaftler Buscaglia hat und eben immer diese Verbindung zur organisierten Kriminalität. Und der Wissenschaftler Buscaglia hat gesagt, es gibt 46 Wirtschaftsbereiche, die mit dem organisierten Verbrechen zusammenhängen. 46 Wirtschaftsbereiche und 45 davon findet man in Mexiko. Man findet nur einen nicht und das betrifft das Uranschmuggel und Radioaktivität und das liegt daran, dass es in Mexiko keine Atomkraft gibt. La aclaración, no, yo la sumé, pero está mal. Es de 23 tipos de delitos que trabaja el crimen organizado en el mundo, 22 son los que ubican ellos en México. Die Zahl war nicht richtig. Es gibt 23 Geschäftsbereiche der organisierten Kriminalität und 22 davon in Mexiko. Sí, bueno, quiero una participación, espero ser breve. La pregunta que formula la compañera es una de las más complejas. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez? Hay mucho más dudas que certezas, porque es algo marginal, subterráneo. Lo que sí, en el caso de la violencia que se presenta de manera extrema en los últimos dos años, es lo que la madre de dos estudiantes le dijo a Calderón, es una guerra que no pedimos, que la ciudadanía no pidió, y es una guerra sesgada, absurda, de un presidente que llega de unas elecciones con una sombra de fraude enorme, en un país de cultura de fraude, y con una figura debilitada, intensa, mejorar su imagen, declarando una guerra. absurde. Ah, ja, ich hörte mir. No, das ist die primäre Frage. Okay. Also die Frage, die du gestellt hast, ist eigentlich sehr kompliziert zu beantworten. Was passiert da? Wer bringt die ganzen Leute um? Diese extreme Gewaltwelle in den letzten 2 Jahren, das sind sehr viele Unterweltprozesse und es ist schwierig, das zu analysieren. Eine Mutter von 2 Jugendlichen, die vor wenigen Tagen ermordet worden sind, hat zum Präsidenten gesagt, also sie hat ihn nicht gesehen, aber sie hat ihn angesprochen und hat gesagt, wir haben hier einen Krieg, den du dem Drogenhandel erklärt hast, aber wir haben um diesen Krieg nicht gebeten und wir leiden unter dem Krieg. Und man muss auch dazu denken, dass der Präsident Calderón, der sich durch diesen Drogenkrieg legitimiert, durch höchst zweifelhafte Wahlen an die Macht gekommen ist, 2006, durch Wahlfälschung, und dass es in Mexiko eine Kultur der Wahlfälschung gibt, und damit hat es jetzt zu tun, dass wir jetzt eine massive Gewalt haben. Sí, la otra cuestión es el riesgo de ver el crimen organizado únicamente en su base. Lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez es la parte que le corresponde al estrato social más bajo. Es decir, ahí están muriendo y se están asesinando pobres por manos de otros sectores, que en este caso, aunque sea la parte del ejército, también corresponde a esos sectores. El crimen organizado atraviesa todos los componentes sociales y es global. Voy con un ejemplo de ¿Se puede esperar? Es un tema de Und das Risiko, wenn man jetzt diese ganzen Todesmordfälle in Mexiko sieht oder diesen ganzen Drogenhandel, ist, dass man nur die unterste Schicht sieht. Also die unterste Gesellschaftsschicht ist eigentlich von den Morden betroffen. Das heißt, die umgebracht werden, sind die kleinen Dealer, die kleinen Verkäufer in den Stadtteilen, die armen Leute, die Konsumenten. Und das habe ich nicht ganz verstanden, ob sie jetzt vom Militär, man weiß nicht genau, ob sie jetzt, das heißt, sie werden vom Militär umgebracht oder von anderen Akteuren. Aber die organisierte Kriminalität, die gibt es nicht nur auf dieser gewalttätigen Ebene in den armen Stadtteilen, sondern die gibt es eben auch in der Mittelschicht, in der Oberschicht, und die ist nicht nur lokal, sondern national und global. Concluyo. Hay dos elementos que tienen que ver con el crimen organizado, que es el secreto bancario y las transacciones. Son componentes de la globalización. Y lo otro, el otro elemento es la contenerización de la economía. El hecho de que las mercancías viajen en contenedores, en ocasiones sellados, en distintas partes del mundo. Es decir, puede salir de Japón, llegar a Singapur, Perú, México, Estados Unidos, etc. Y que de este movimiento masivo a nivel global, únicamente el 3%, un caso, únicamente el 3% de estos contenedores son revisados en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Ich denke, um den Drogenhandel zu bekämpfen, müsste man eigentlich 2 Dinge angehen oder 2 Dinge mehr sich anschauen. Zum einen das Bankgeheimnis und dann die Finanztransaktionen, die aus dem Drogenhandel resultieren. Und wichtig ist eigentlich auch, dass die ganze Wirtschaft heutzutage, also die Warenwirtschaft, auf Containerwirtschaft basiert. Also Waren werden transportiert in geschlossenen Containern, die macht eigentlich niemand auf. Also zum Beispiel ist in den USA die Ziffer, es werden nur 3% der Container, die so verschoben werden, überhaupt, also weltweit, global, von Kontinent zu Kontinent, werden in den USA überhaupt nur 3% untersucht. De los autores de cuello blanco, es decir, de las clases altas, ni de los altos funcionarios a nivel mundial, y parece que lo que vemos es el señuelo de la película María Llena Eres de Gracia, donde hay un hecho real, el transporte de drogas a través de cuerpos, etc., pero no vemos las masas y las cantidades, no solamente de drogas, sino una serie de mercancías que se mueven al mundo, ¿no? Also, und wenn wir an Drogenkriminalität denken, dann denken wir eigentlich nur an diese Unterschichtsphänomene, an die Gewalt, und wir denken nicht an die ganzen Beteiligten mit den, wie heißt das, White Collar, die mit den, also die mit den sauberen Hemden, nee, irgendwie anders, also die aus der Oberschicht, die ganzen das ganze Beamtentum, die höheren politischen Verantwortlichen. Und dann, das zeigt sich zum Beispiel auch in dem Film Maria Llena Eres de Gracia, da geht es um eine kleine Drogenschmugglerin, die schluckt dann ein bisschen Kokain und transportiert es. Aber was wir, und das bildet unsere Bilder, was wir aber nicht sehen, ist eigentlich die Riesen von Massen, die verschoben werden und die anderen Beteiligten auf anderen Ebenen. Das ist unsichtbar, diese anderen Massen. Wenn man sieht sie, man sie kontrolliert sie nicht. Und dazu würde ich mal sagen, dass es wird von vielen Menschen mittlerweile in Mexiko erzählt, dass Felipe Calderón, der jetzige Präsident Mexikos, dessen Wahlkampagne nämlich hauptsächlich von Coca-Cola bezahlt wurde, weil Coca-Cola hat jetzt ihre dreckige Hände in den Wasserressourcen in Chiapas. Coca-Cola ist leider noch nicht. Ist so, dass Felipe Calderón hat einen Krieg gegen die Narcos erklärt, aber nur gegen ein paar Fraktionen der Narcos. Es wird fast davon ausgegangen, dass Felipe Calderón ist ein Narco selbst. Das heißt, er schützt bestimmten Fraktionen der Narcos und andere erklärt den Krieg. Sagst du selber oder ich? Also man muss auch daran denken. Ah. Calderón también tiene que ver con Coca-Cola y en el meten sus manos sucios en el agua, por ejemplo, en Chiapas, y tenemos el Nestlé y el Danone, y también dicen muchos que Calderón nada más está luchando en contra de una parte del narco, y a lo mejor él mismo también está narco él mismo y está con algunos de los grupos. Eso recientemente. Gente de su propio partido, o sea, especialistas en cuestiones de narcotráfico han mencionado que lo que se está viviendo en México no es una guerra del gobierno contra el narcotráfico, sino una guerra entre cárteles. Also was jetzt vorgekommen, was zu vermuten ist, oder dass einige Leute in Mexiko behaupten, dass jedenfalls, dass es, was jetzt stattfindet, ist kein Krieg der Regierung gegen den Drogenhandel, sondern das ist ein Krieg von Drogenhändlern unter sich. Und dabei ist der Präsident einer der Teilnehmer auf Seiten von irgendeinem Drogenhandel. Sus afirmaciones lo basan en el sentido de que el Partido Acción Nacional llegó al poder en el año 2000 y en el 2001 se escapó el narco más buscado ahora, que es Joaquín El Chapo Guzmán. Also im Jahre 2000 ist, muss ich mal was, ist Joaquín? No, el Partido. Partido Acción Nacional. Also die PAN, Regierung PAN, ist im Jahr 2000 in die Regierung gekommen, und im Jahr 2001, welch ein Zufall, ist der bis jetzt der am meisten gesuchteste Drogenboss entfleucht. Lo curioso del caso es que ahora gente de su propio partido, Manuel Cloutier de Sinaloa, está acusando al presidente de la República de proteger al Chapo Guzmán y de que se está convirtiendo a México en una situación de narcopolítica. Also das heißt, die Leute aus der eigenen Partei des Präsidenten haben ihn jetzt beschuldigt, dass er diesen geflohenen Drogenboss, den Chapo Guzmán, eigentlich schützt. Und dass es damit jetzt in Mexiko zu einer Art Drogenkrieg gekommen ist. Y señala directamente que en Sinaloa, donde es él, no hay persecución a gente del Chapo Guzmán, sino a otros cárteles. Das heißt, in Sinaloa, der Staat, wo der Kritiker her ist, der konnte da nachweisen, dass in diesem Staat werden bestimmte Drogenhändler nicht verfolgt, aber andere ja. Ayer mismo el presidente ya dio respuesta a eso, niega esa acusación, pero esto es casi del dominio público en México, de que no hay una actitud de persecución a un cártel y en cambio a los otros sí. Der Präsident hat das natürlich gestern abgestritten, aber es ist offensichtlich und für jeden erkenntlich, dass bestimmte Drogenkartells, die werden verfolgt in Mexiko und andere nicht. Mientras esto pasa en ese tipo de grupos, lo grave que se percibe en el país de gente que conoce es que esto se puede complicar aún más. Das kann natürlich noch sehr viel komplizierter werden in der nächsten Zeit. Se puede complicar porque la gente que no tiene trabajo, que se habla de 4 millones de desempleados nada más por la etapa de crisis. Also das heißt, dass die Arbeitslosen, man rechnet mit etwa mit 4 Millionen Arbeitslosen jetzt in der Krise. Esta gente que no tiene empleo puede ser absorbida empleada por el mismo narcotráfico. Das heißt, diese 4 Millionen Arbeitslosen, die können ohne weiteres also vom Drogenhandel aufgenommen werden. Otro hecho delicado es de que en el país hay reconocidos por el Estado la presencia de grupos armados. Ein anderes Problem ist, dass es wirklich also staatlich anerkannte bewaffnete Gruppen gibt. Y esa situación de que existen ahí. Das heißt, die Frage, ob die wirklich anerkannt sind, oder das heißt, die Regierung stellt fest, dass diese bewaffneten Gruppen da sind. Y entonces los especialistas de Colombia creen que es el narco puede también infiltrarse en grupos armados. Und also Spezialisten aus Kolumbien, die sind auch der Meinung, dass also diese bewaffneten Gruppen auch vom Drogenhandel unterwandert werden können. Que eso fue lo que pasó en Colombia y entonces la población queda secuestrada. Das ist das, was in Kolumbien passiert ist und so ist also quasi die Bevölkerung, die normale Bevölkerung, die ist dann quasi in Gefangenschaft. Entonces, eso habla de una problemática que todavía se puede agudizar aún más. Das kann also alles noch sehr viel schwieriger, sehr viel böser werden. Y aquí cuando el amigo decía que el ejército tiene ocupada algunas zonas del norte y que está cometiendo abusos, eso es cierto. Also es ist schon sehr richtig, wie sein Freund sagte, dass die Armee in große Zonen im Norden des Landes besetzt hat. En el sur también ya ha desplegado presencia del ejército y ha instalado 9 bases en la frontera sur. Und im Süden findet das mittlerweile auch statt. Es gibt jetzt schon 9 Stützpunkte in la frontera sur con Guatemala. An der Grenze mit Guatemala. Donde también ya se han cometido una serie de delitos que un poco para responder la respuesta a otro negocio, independientemente de las drogas y de las armas, es el tráfico de personas que se está dando. Und da passieren dann ähnliche Dinge, aber jetzt ist das Geschäft ein anderes. Es handelt sich den Personenschmuggel, nicht, das auch ein sehr großes Geschäft ist. Donde han estado secuestrando a centroamericanas o a gente de los mismos estados para traficarlas. Also, sí, las so, das ist also ein Prostituiertengeschäft. Da werden also Prostituierte hin und her verschoben, also Frauen. Entonces, con ese pretexto desplegó el ejército, el Estado. Pero ellos dan cuenta de que hay un especialista en grupos armados dice que hay 43 grupos armados en el país. Es gibt ein paar Spezialisten, die haben 43 bewaffnete Gruppen im Lande gezählt. La Procuraduría General de la República dice que son 80. Die Generalstaatsanwaltschaft, die behauptet, es wären 80. Y Estados Unidos dice que son 12. Pero los hay. Guerrillas. Guerrillas, sí. Entonces. Also sind Guerilla-Gruppen, wie Sie gerade fragten. Guerillas. Also bewaffnete Gruppen. Entonces, esa mezcla puede ser mucho más explosiva también. Entonces, el norte por una cuestión de cárteles y en el sur por grupos armados, guerrilleros o clandestinos, y que si hay esa mezcla con el crimen organizado, México se hunde. Se vuelve crimen organizado. Sí. Das heißt also, wenn das mal, wenn das dann zusammenfließt, also die Armee, die bewaffneten Gruppen und der Drogenhandel, nicht, das wäre dann das Ende von Mexiko. Y ahora con la fecha simbólica que se maneja de 1810 Independencia de México, 1910 Revolución Mexicana, hay grupos armados que dicen nos vemos en el 2010. Das heißt, jetzt kommen ja die 200 Jahre Unabhängigkeit von Mexiko, 1810 Unabhängigkeit Mexiko von Spanien, jetzt 2010 die neue mexikanische Revolution und jetzt, wie ja schon wie einige bewaffnete Gruppen schon spöttisch verlauten ließen, wir werden uns 2010 treffen. Pero con un pretexto con el otro, la población es la que está pagando ese tipo de agravios. Aber so oder so, die Bevölkerung muss den Schaden bezahlen. Un ejemplo para cerrar del caldo de cultivo que menciona Pedro. La semana pasada, en una maquiladora en Ciudad Juárez, en Foxconn, pasó algo inédito para la frontera. Las personas salieron en el segundo turno de trabajar y supuestamente el medio de transporte para llevarlos a la ciudad nunca llegó porque no podía llegar. Eso le dijeron a la gente. La gente reaccionó quemando la cafetería, el gimnasio y unas partes del interior de la maquiladora. Y la pregunta es, ¿por qué la gente reaccionó así si esto ha pasado en muchas otras ocasiones? ¿Sí? Und ein Beispiel, um das zu untermalen, die Befürchtung, dass es noch weiter sehr brenzlig werden kann. Letzte Woche in Ciudad Juárez ist was passiert, was es vorher noch nie gab. Und zwar in der Maquiladora, in der Fertigungsindustrie, in dem Fertigungsindustriebetrieb Foxconn. Da war die zweite Schicht zu Ende und die Leute werden normalerweise mit Firmenbussen wieder in zentrale Orte der Stadt gebracht. Und die Firmenbusse, die Transportbusse der zweiten Schicht kamen nicht, das wurde den Leuten auch gesagt. Und die Reaktion darauf war, dass sie die Cafeteria abgefackelt haben und Teile des Betriebs angezündet haben. Und sowas gab es vorher noch nie. Es sind aber schon oft die Busse nicht gekommen. Also was ist da gerade für eine soziale Stimmung, dass man die Fabrik anzündet, weil die Busse nicht kommen? Yo no sé, y esta es una posición personal, si el imaginario o la fecha simbólica del 2010 sea importante para la gente que trabajaba en esa maquiladora. Pero sí me parece, a como conozco el contexto de Ciudad Juárez, que la violencia ha permeado a tal grado a la sociedad que puede reaccionar de esa manera en que lo hizo. Also meine persönliche Einschätzung ist, ich weiß nicht, ob jetzt zum Beispiel diese Reaktion von den Firmenmitarbeitern zu tun hat mit ihrer Vorstellung und was dieses Jahr noch passieren wird in Mexiko und mit diesem Symbol Revolution 2010. Ich sehe aber ganz stark den sozialen Kontext in der Stadt Ciudad Juárez. Die Gewalt ist schon so omnipräsent und hat alle gesellschaftlichen Bereiche durchdrungen, dass die Leute einfach so reagieren. Hay que recordar que México tiene 40 millones de pobres, casi un 50% de su población. ¿Y cuántos pobres en México? 40 millones de pobres. ¿Cuánto es el nivel de, para qué nivel de ingresos, para arriba, para abajo? No, pues son pobres, no tienen ingresos. Also, pobre cifra. Pobre cifra. Sí. Hay 100 millones, ¿verdad? ¿Qué? 110 millones. Es gibt in Mexiko ungefähr 110 Millionen Personen und 40 Millionen davon sind arm. O sea, hay potencial, okay. Sí, 40 millones de pobres que en México lo que pueden tolerar todo, que les roben, que los saqueen, que les insulten, pero no se pueden meter con el hambre. Cuando la gente no tiene para comer, su desesperación puede llevarlos a muchas cosas. Und man kann sich auch viel gefallen lassen und die Leute lassen sich auch viel gefallen und werden ausgeraubt, ausgebeutet und beleidigt. Aber wenn der Hunger dann zu groß wird, dann stehen die Leute auch mal auf. Y Ciudad Juárez y El Paso prácticamente son una masa ciudad, nada más que dividida por el río, o me equivoco ahí. Sí, porque en sus orígenes era una sola comunidad y cuando se puso la frontera prácticamente se dividió esa comunidad. Pero entonces, hoy en día, ¿cuántos habitantes tiene ese masa? Creo que es más del 80% de hispanos de raíces latinas que hay en El Paso, Texas, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes hacen en total? Es 1.400.000 Ciudad Juárez y ¿qué será? 1.000.000 El Paso. Also die Frage war poco menos, ¿verdad? 2.400.000 por año. Die Frage war, ob man eigentlich überhaupt von zwei Städten sprechen kann oder von einer dieser Grenzstädte Ciudad Juárez in Mexiko und El Paso in Texas. Und die Antwort war, die wurden eigentlich erst durch die Grenzziehung 1848 getrennt, das war vorher eine Stadt und 80% der Bevölkerung in der texanischen Stadt sind Hispanos, ja, und in El Paso wohnt 1 Million und in Ciudad Juárez wohnen 1.400.000 Menschen. Aquí el amigo preguntaba qué se puede hacer. Yo creo que el hecho de que ustedes estén pendientes de lo que acontezca en México y que hagan pronunciamientos, sí pesan. Allá en México podemos gritar y hacer cualquier cosa y no nos escuchan ni nos ven, pero alguien que se queje desde fuera tiene mucho más peso cualquier acción que se haga fuera y sus acciones siempre van a tener alguna repercusión. El caso más reciente pasó con el compañero Juan Manuel Vázquez, Moreno, que es, él fue detenido y le fabricaron delitos por el asesinato del periodista Bradley Roland Will y como decía aquí el amigo, el gobierno de Estados Unidos para aprobar el Plan Mérida. A ver, ¿por dónde habías empezado? Ya habías empezado. Pero sí, que es... que la presión es importante. Sí. Ja. Also das heißt, was zusammenfassend, was ihr dann meint, also was man machen könnte heute, ist, dass die Proteste und die Stimmen, die von außerhalb kommen und auf die Dinge hinweisen in Mexiko, die sind vermutlich gewichtiger als alles das, was Sie als Mexikaner in Mexiko selbst machen können, denn da werden sie einfach ignoriert und man übergeht sie. Así, el ejemplo, Juan Manuel fue detenido, bueno, para esto fue asesinado el periodista. El gobierno de Estados Unidos exigió a México que le entregara al asesino del periodista para que le aprobara el Plan Mérida. Also, die USA, die Regierung des USA hat verlangt, dass der Mörder des Fernsehjournalisten, der in Oaxaca erschossen worden ist, dass der an die USA ausgeliefert werden sollte. Y entonces el gobierno del estado, apoyado con el gobierno federal, detuvieron a un activista de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y lo señalaron de que él le disparó a 30 centímetros, cuando Also jedenfalls die beiden Regierungen, die regionale und die nationale Regierung, haben daraufhin einen anderen Journalisten, einen Freund, aufgegriffen und beschuldigt, er hätte aus 30 cm Entfernung auf den amerikanischen Journalisten gefeuert. Entonces, el gobierno lo encarceló pese a que había peritajes de organismos internacionales que decían que el disparo que recibió el periodista había sido a más de 35 metros de distancia. Man wurde also quasi ins Gefängnis gesteckt und wurde beschuldigt, dieses Mordes beschuldigt, obwohl internationale Spezialisten festgestellt hatten, dass der Schuss, der den Journalisten getötet hatte, aus wenigstens 35 Meter Entfernung abgefeuert werden musste, sein musste. Entonces fue detenido y encarcelado. Allí hubo organizaciones, movilizaciones y presiones al Estado, pero no funcionaron del todo. Das heißt, es gab da natürlich Proteste und alle möglichen Widersprüche dagegen, aber es hatte kein Ergebnis. Hasta que organismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Coordinadora para Derechos Humanos aquí de Alemania en México presionaron. Y la semana pasada salió libre. Das heißt, erst als dann internationale Organisationen wie Amnesty International und zwei andere, die er zitiert hat, erst Druck machten, wurde dann anerkannt, dass das wohl nicht stimmte und in der vergangenen Woche ist er freigelassen worden. Y ustedes saben o conocen un poco la posición de los gobiernos europeos, como el gobierno alemán, en la conferencia allá en Berlín, hablaron con ellos. ¿Qué tiene una posición? Also ich habe gefragt, ob den mexikanischen Kollegen die Position der deutschen Regierung zum Thema bekannt ist. Bueno, yo la verdad desconozco los procedimientos diplomáticos en ese sentido, pero estando allá, si hemos percibido la presencia de organizaciones y su papel han sido muy muy importantes. Pareciera que ahora que las conozco aquí cerca y dicen, no, es que somos pocos y no hacemos mucho, y para nosotros allá su poco es mucho. Pero el gobierno alemán, ¿sí hablaron con la cancillería alemana? No. ¿A nivel gobierno? No, a nivel gobierno. Es gab schon Gespräche, soweit es möglich war, gab es Gespräche mit dem BMZ, mit dem Menschenrechtsausschuss des Bundestages, mit dem Menschenrechtsbeauftragten, mit dem, gibt es in Deutschland eine mexikanische Abgeordnetengruppe. Das läuft über die Deutsche Menschenrechtskoordination. Das ist genau eines der Ziele der Koordination, Lobbyarbeit in Berlin, in Brüssel und in Genf vor der UNO. Wir haben das UPR-Verfahren sehr genau verfolgt. Also ich glaube, das wäre für eine eigene Veranstaltung, wenn euch das interessiert ist, wenn wir erzählen, welche Möglichkeiten auf der Ebene es da gibt. Also ich denke, ich weiß nicht. Aber ist die Position hilfreich? Das ist ja die Frage. Also gibt es eine Position, die wenigstens irgendwie was tut für die bedrohte Menschenrechtsverteidigung? Wenn sie was machen, sind es meistens erstmal sehr kleine Geschichten. Aber jetzt zum Beispiel haben wir nicht bekommen, was für Menschenrechte, dass eine Parlamentarier-Delegation in die USA fährt. Und jetzt wird sich darum bemüht, dass man sie einlädt und rüberzieht nach Ciudad Juárez. Auf der Ebene können wir im Moment nur kleine Schritte machen. Aber die Kollegen aus Mexiko sagen immer wieder, dass eben auch diese kleinen Schritte, die für uns klein sind, wichtig sind. Wenn wir sie nicht machen, das ist nicht schlechter sein. Es gibt dann zum Beispiel solche Dinge, wir sind dann in Gesprächen mit dem Auswärtigen Amt und mit der deutschen Botschaft in Mexiko und mit der mexikanischen Botschaft in Deutschland. Und dann kann man zum Beispiel erreichen, und das ist viel, dass man sowas erreicht, dass zum Beispiel Vertreter der deutschen Botschaft aufs Land fahren in den Bundesstaat Guerrero, in ein sehr, sehr, sehr zurück, also wie nennt man das, einen abgelegenen Ort, und da mit direkten Opfern von Menschenrechtsverletzungen sprechen, was dann auf lokaler und regionaler Ebene sehr stark wahrgenommen wird. Was es dann de facto für Konsequenzen hat, ist schwer abzuschätzen. Aber es ist auch für die Vertreter der deutschen Botschaft sehr interessant, und da kriegen die mal eine andere Sichtweise, weil die sonst immer sich auf diplomatischer Ebene bewegen und sich kaum vorstellen können, wie die Situation, wie gewalttätig und wie sehr wenig Rechtsstaat präsent ist oder wie sehr bewaffnete Akteure präsent sind auf lokalem Niveau. Und dann gibt es Gespräche mit dem Auswärtigen Amt und da gibt es dann verschiedene Positionen. Aber es gibt teilweise auch die Einschätzung, dass es ganz klar ist, dass das Militär keine polizeilichen Aufgaben übernehmen kann. Aber es ist auch sehr viel, also meine persönliche Einschätzung, es ist auch sehr viel Hilflosigkeit angesichts von derart eskalierter Gewalt, was man da dann machen kann. Ist es natürlich, ne? Man ist ja erschlagen, wenn man das alles hört, aber wir sollten es nicht erschlagen lassen. Ne? Also die kleinen Dinge sagen jetzt immer wieder sich. Por ejemplo, podemos lograr cositas como que la hermana vaya a Guerrero, a un pueblo y escucha entonces a las víctimas y que en la Secretaría de Relaciones Exteriores hay diferentes posicionamientos. Algunos no saben qué hacer ante la violencia, ante el entorno de la migración. Und wie gesagt, wir sind jetzt gerade dabei, dann mal hier Michi Bade und ein paar Leute aus der Bundesregierung in Aachen. Wir möchten eine Arbeitsgruppe Ciudad-Bares gründen. Wir finden das so, bislang gesagt, waren Arbeitsschwerpunkte in der Koalition der Südstaaten, aber was wir im letzten Jahr mitbekommen aus Ciudad-Bares, dass wir einfach denken, es ist unbedingt notwendig, dass sich Leute da auch engagieren. Wer da was machen möchte, bitte melden. Termino y invito otra vez a la participación y que puedan conocer a su señor. Vielen Dank an euch und vielen Dank an die Übersetzer. Das war super. Das ist ein bisschen.